Heiner Müller, Ajax zum Beispiel. Babypille, fauler Zauber, Ajax hält das Becken sauber. Babypille, fauler Zauber, Ajax hält das Becken sauber. Babypille, fauler Zauber, Ajax hält das Becken sauber. Babypille, fauler Zauber, Ajax hält das Becken sauber. Volksmund. Stapeln sich die Bestseller, Literatur für Idioten, denen das Fernsehen nicht genügt, oder das langsame, verblödende Kino. Ich, Dinosaurier, nicht von Spielberg, sitze nachdenkend über die Möglichkeit, eine Tragödie zu schreiben. Heilige Einfalt, im Hotel in Berlin, unwirkliche Hauptstadt. Mein Blick aus dem Fenster fällt auf den Mercedes-Stern, der sich im Nachthimmel dreht, melancholisch über dem Zahngold von Auschwitz und anderen Filialen der Deutschen Bank auf dem Europacenter. Auf der Zunge. Der Fortschritt lässt keine Kuh aus. Götter werden dich nicht mehr besuchen. Was dir bleibt, ist das der Alkmene und der Gestank von brennendem Fleisch, den täglich von deinen Rändern der landlose Wind dir zuträgt. Und manchmal aus den Kellern deines Wohlstands flüstert die Asche, singt das Knochenmehl. Laufschrift am Kurfürstendamm verkündet der Welt: P. Peter Zadek zeigt Berlin seine Zähne. Beware of dentists, möchte man ihm sagen. In den Bauernkriegen, dem größten Unglück der deutschen Geschichte, las ich kopfschüttelnd im Stand der Unschuld 1948, wie kann eine Revolution ein Unglück sein? In Brechts Anmerkung zur Mutter Courage wurde der Reformation der Reißzahn gezogen. Heute kann ich die Fortsetzung schreiben der französischen Revolution in den Kriegen Napoleons, der sozialistischen Frühgeburt im Kalten Krieg. Seitdem tanzt die Geschichte wieder Tango. Ein Exkurs über Revolution und Zahnmedizin, geschrieben im Jahrhundert der Zahnärzte. Zwei Zahnprothesen, ein Büchnerpreis, das zu Ende geht, das kommende wird den Advokaten gehören. Die Zeit steht als Immobilie zum Verkauf. Im Hochhaus unter dem Mercedes-Stern. In den Etagen der Kulturverwaltung. Was für ein Wort. Wer verwaltete Filias? Ein Teppichhändler aus Smyrna laut Polidor. Auch die Kunst lebt nicht vom Staub allein. Brennt noch Licht. Rauchen die Köpfe im Sparzwang. Proben die Amputierten den aufrechten Gang mit geborgten Krücken aus Fiberglas. Unter Aufsicht des Finanzsenators. Zum Gelde drängt, am Gelde hängt doch alles. Stöhnt Faust in Goethes Sarkophag in Weimar. Mit der gebrochenen Stimme von Einar Schlief, der seine Chöre probt, in Schillers Schädel. Ich, Dinosaurier, im Rauschen der Klimaanlage, selbst in der Steuerschraube bis zum Hals. Die Staatsgewalt geht vom Geld aus. Geld muss kaufen, Arbeit macht unfrei, Heimat ist, wo die Rechnungen ankommen, sagt meine Frau. Bezahlt hab ich, nun lasst mich ziehen. Lese Sophokles, Ajax zum Beispiel. Beschreibung eines Tierversuchs. Vergilbte Tragödie eines Mannes, mit dem eine launische Göttin blinde Kuh spielt, vor Troja, im Abgrund der Zeit. Arnold Schwarzenegger im Wüstensturm, um mich heutigen Lesern verständlich zu machen. Ich, Ajax, Opfer zweifachen Betrugs. Ein Mann in Stalinstadt, Bezirk Frankfurt-Oder, auf die Nachricht vom Klimawechsel in Moskau, nahm stumm von der Wand das Porträt des geliebten Führers der Arbeiterklasse des Weltkommunismus, trat mit Füßen das Bild des toten Diktators, hängte sich auf an dem frei gewordenen Haken. Sein Tod hatte keinen Nachrichtenwert, ein Leben für den Reißwolf. Keiner oder alle war das falsche Programm, für alle reicht es nicht. Das letzte Kriegsziel ist die Atemluft. Oder Kaulich, befreit von der Roten Armee, aus Hitlers Gulag, hört nach 4 Tagen Fußmarsch aus einem zerschossenen Fenster seine Frau schreien, sieht einen Soldaten der ruhmreichen Roten Armee, der sie aufs Bett wirft, vergiss das ABC des Kommunismus, schlägt dem Genossen Befreier den Schädel ein. Übt Selbstkritik im Gespräch mit dem Toten, kein Ohr für die immer noch schreiende Frau. Wird zuletzt gesehen auf dem Transport in Stalins Gulag, seine 2. Epiphanie, singt die Internationale im Viehwagen. Wenn er gestorben ist, singt er heute noch mit den toten Kommunisten unter dem Eis.

Ruhm von der Wölfin gesäugt, das den Sieger beerbte. Griechenland, eine Provinz, aus der man Kultur zog, 3000 Jahre nach der blutigen Geburt der Demokratie. Bad Netz Beil. Hitler, Faschist. Gerecht sein, Amen! Im Rücken das unendliche Gemurmel des Fernsehprogramms. O Nacht, schwarze Mutter, im Haus der Atriden. Die Zange führt Athene, die Kopfgeburt kriecht, das dritte Rom, schwanger mit Unheil nach Bethlehem, in seine nächste Gestalt. Unsere täglichen Worte gibt uns heute. Der Rausch der alten Bilder, die Müdigkeit, im Rücken das unendliche Gemurmel des Fernsehprogramms. Bei uns sitzen sie in der ersten Reihe. Die Schwierigkeit, den Vers zu behaupten gegen das Staccato der Werbung, das die Voyeure zu Tisch lädt. Unseren täglichen Mord gib uns heute. In meinem Gedächtnis taucht ein Buchtitel auf. Die erste Reihe. Bericht von Toten in Deutschland. Kommunisten gefallen im Krieg gegen Hitler. Jung wie die Brandstifter von heute. Wenig wissen vielleicht wie die Brandstifter von heute. Anderes wissen und anderes nicht wissen. Verfallen einem Traum, der einsam macht. Raum, der einsam macht im Kreisverkehr der Ware mit der Ware. Ihre Namen vergessen und ausgelöscht im Namen der Nation, aus dem Gedächtnis der Nation, was immer das sein oder werden mag. Aktuellen Gemisch aus Gewalt und Vergessen in der traumlosen Kälte des Weltraums. Schwert gekrümmt am Strand von Troja. Ich, Ajax, der sein Blut verströmt, über sein Schwert gekrümmt am Strand von Troja. Über sein Schwert gekrümmt am Strand von Troja. Ich, Ajax, der sein Blut verströmt. Ich, Ajax,

Der Vater. Ein toter Vater wäre vielleicht ein besserer Vater gewesen. Am besten ist ein totgeborener Vater. Immer neu wächst Gras über die Grenze. Das Gras muss ausgerissen werden, wieder und wieder, das über die Grenze wächst. 1. 1933, am 31. Januar, 4 Uhr früh, wurde mein Vater, Funktionär der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, aus dem Bett heraus verhaftet. Ich wachte auf, der Himmel vor dem Fenster schwarz, Lärm von Stimmen und Schritten. Nebenan wurden Bücher auf den Boden geworfen. Ich hörte die Stimme meines Vaters, heller als die fremden Stimmen. Ich stieg aus dem Bett und ging zur Tür. Durch den Türspalt sah ich, wie ein Mann meinem Vater ins Gesicht schlug. Frierend, die Decke bis zum Kinn hochgezogen, lag ich im Bett, als die Tür zu meinem Zimmer aufging. In der Tür stand mein Vater, hinter ihm die Fremden, groß, in braunen Uniformen. Sie waren zu dritt. Einer hielt mit der Hand die Tür auf. Mein Vater hatte das Licht im Rücken. Ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Ich hörte ihn leise meinen Namen rufen. Ich antwortete nicht und lag ganz still. Dann sagte mein Vater, er schläft. Die Tür wurde geschlossen. Ich hörte, wie sie ihn wegführten. Dann den kurzen Schritt meiner Mutter, die allein zurückkam. 2. Meine Freunde, Söhne eines kleinen Beamten, erklärten mir nach der Verhaftung meines Vaters, dass sie nicht mehr mit mir spielen dürften. Es war an einem Vormittag, Schnee lag in den Straßengräben, es ging ein kalter Wind. Ich fand meine Freunde auf dem Hof im Geräteschuppen, auf Holzklötzen sitzend. Sie spielten mit Bleisoldaten. Vor der Tür hatte ich gehört, wie sie Kanonendonner machten. Als ich eintrat, verstummten sie und sahen einander an. Dann spielten sie weiter. Sie hatten die Bleisoldaten in Schlachtreihen gegeneinander aufgestellt und rollten abwechselnd murmelnd in die gegnerische Front. Dabei machten sie den Kanonendonner. Sie redeten sich mit Herr General an und schrien einander triumphierend nach jedem Schuss die Verlustziffern zu. Die Soldaten starben wie die Fliegen. Es ging um einen Pudding. Der eine General hatte schließlich keine Soldaten mehr, seine Armee lag vollzählig am Boden. Damit war der Sieger ermittelt, die Gefallenen flogen Freund und Feind durcheinander zusammen mit dem einen Überlebenden in die Pappschachtel. Die Generäle standen auf. Sie gingen jetzt frühstücken, sagte der Sieger, und im Vorbeigehen, ich könnte nicht mitkommen, sie dürften mit mir nicht mehr spielen, weil mein Vater ein Verbrecher sei. Meine Mutter hatte mir gesagt, wer die Verbrecher waren, aber auch, dass es nicht gut war, sie zu nennen. So sagte ich es meinen Freunden nicht. Sie erfuhren es, 12 Jahre später ins Feuer geschickt von großen Generälen, unter dem Donner zahlloser wirklicher Geschütze, in den schrecklichen letzten Schlachten des Zweiten Weltkrieges, tötend und sterbend. 3. Ein Jahr nach der Verhaftung meines Vaters bekam meine Mutter die Erlaubnis, ihn im Lager zu besuchen. Wir fuhren mit der Kleinbahn bis zur Endstation. Die Straße lief in Windungen bergan, vorbei an einem Sägewerk mit dem Geruch von frischem Holz. Auf dem flachen Bergkegel ging der Weg zum Lager ab. Die Felder am Weg lagen brach. Dann standen wir vor dem breiten Tor mit dem Drahtgitter, bis sie meinen Vater brachten. Durch das Drahtgitter blickend sah ich ihn kommen, auf der Lagerstraße, die mit Schotter bedeckt war. Er ging langsamer, je näher er kam. Die Sträflingskleider waren ihm zu weit, so dass er sehr klein aussah. Das Tor wurde nicht geöffnet. Er konnte uns durch den engmaschigen Draht nicht die Hand geben. Ich musste dicht an das Tor herantreten, um sein mageres Gesicht ganz zu sehen. Es war sehr blass. Ich kann mich nicht erinnern, was gesprochen wurde. Hinter meinem Vater stand mit rundem, rosigem Gesicht der bewaffnete Posten. Ich wünschte, mein Vater wäre ein Hai gewesen, der 40 Walfänger zerrissen hätte, und ich hätte schwimmen gelernt in ihrem Blut. Meine Mutter ein Blauwal, mein Name Lautréamont, gestorben in Paris 1871, unbekannt. 4. Meine Mutter bekam, weil sie seine Frau war, keine Arbeit. So nahm sie das Angebot eines Fabrikanten an, der bis 1932 Mitglied der Sozialdemokratischen Partei gewesen war. Ich durfte mittags an seinem Tisch mitessen. So stemmte ich mich jeden Mittag gegen das eiserne Tor vor dem Haus des Wohltäters, ging die breite Steintreppe hinauf in den ersten Stock, drückte zögernd auf den weißen Klingelknopf, wurde von einem Mädchen in weißer Schürze in das Esszimmer gebracht und von der Frau des Fabrikanten an dem großen Tisch platziert, unter ein Bild, das einen Hirsch darstellte, der zusammenbrach, und Hunde, die über ihn herfielen. Umgeben von den massigen Gestalten der Gastgeber aß ich, ohne aufzublicken. Sie waren freundlich zu mir, erkundigten sich nach meinem Vater, schenkten mir Süßigkeiten und erlaubten mir, ihren Hund zu streicheln. Er war dick und stank. In der Küche essen musste ich nur einmal, als Gäste kamen, die sich an meiner Gegenwart stießen. Als ich mich zum letzten Mal gegen das eiserne Tor stemmte, bis es in den Angeln kreischend nachgab, regnete es. Ich hörte den Regen niedergehen, als ich die Steintreppe hinaufstieg. Der Mann saß nicht mit am Tisch. Er war zur Jagd gefahren. Es gab Kartoffelklöße mit Rindfleisch und Meerrettich. Während ich aß, hörte ich den Regen. Das letzte Stück Kartoffelklos fiel mir in zwei Hälften von der Gabel auf den Teppich. Die Frau merkte es und sah mich an. Im gleichen Augenblick hörte ich auf der Straße ein Fahrgeräusch, dann vor dem Haus Bremsen und einen Schrei. Ich sah, wie die Frau an ein Fenster ging und aus dem Zimmer stürzte. Ich lief zum Fenster. Auf der Straße stand neben seinem Auto vor der Frau, die er überfahren hatte, der Fabrikant. Als ich aus dem Zimmer in den Flur trat, wurde sie von zwei Arbeitern hereingetragen und auf den Fußboden gelegt. Ich konnte ihr Gesicht sehen, den verzerrten Mund, aus dem Blut rann. Dann kam ein anderer Arbeiter mit der Jagdbeute, Hasen und Rebhühnern, die er ebenfalls auf den Fußboden legte, weit genug von der blutenden Frau. Ich merkte, wie mir der Meerrettich aufstieß. Auf der Steintreppe war Blut. Ich hatte das eiserne Tor noch nicht erreicht, als ich mich erbrach. 5. Mein Vater wurde freigelassen, unter der Bedingung, dass er sich in seinem Wohnkreis nicht mehr blicken ließ. Das war 1934 im Winter. Zwei Wegstunden vor dem Dorf, auf der offenen Landstraße, die mit Schnee bedeckt war, erwarteten wir ihn. Meine Mutter hielt ein Bündel unter dem Arm, seinen Mantel. Er kam, küsste mich und die Mutter, zog den Mantel an und ging die Straße zurück durch den Schnee, gebückt, als trüge er schwer an dem Mantel. Wir standen auf der Straße und sahen ihm nach. In der kalten Luft konnte man weit sehen, ich war 5 Jahre alt. 6. Meine Mutter arbeitete, da mein Vater arbeitslos war, wieder als Näherin. Die Fabrik lag 2 Wegstunden von dem Dorf, in dem wir ein Zimmer und eine Dachkammer hatten. Das Haus gehörte den Eltern meines Vaters. Einmal nahm mich meine Mutter mit in die Stadt zur Sparkasse. An einem Schalter bezahlte sie 3 Mark. Der Mann am Schalter lächelte auf mich herab und sagte, ich wäre nun ein reicher Mann. Dann gab er meiner Mutter das Sparbuch. Sie zeigte mir meinen Namen auf der ersten Seite. Als wir gingen, sah ich, wie ein Mann neben uns einen dicken Packen Geldscheine sich in die Jackentasche stopfte. Meine Großmutter stand in der Küche am Herd, als ich ihr das Sparbuch zeigte. Sie las die Summe und lachte. 3 Mark, sagte sie und warf ein großes Stück Butter in die Bratpfanne. Sie stellte die Pfanne auf den Herd. Ja, sagte ich und sah zu, wie die Butter zerging. Sie schnitt ein zweites, kleineres Stück Butter ab und tat es dazu. Weil mein Vater gegen Hitler sei, müsste ich Margarine essen. Sie nahm aus einem Topf Kartoffeln, schnitt sie in Scheiben und ließ sie in das siedende Fett fallen. Auf das Sparbuch, das ich in der Hand hielt, kam ein Spritzer. Sie würde keine Margarine essen, sagte sie, und Hitler gibt uns Butter. Sie hatte 5 Söhne. Die 3 Jüngeren fielen an der Wolga in Hitlers Krieg um Öl und Weizen. Ich war dabei, als sie die erste Todesnachricht empfing. Ich hörte sie schreien. 7. Als Hitler die Autobahnen bauen ließ, mussten in den deutschen Schulen Aufsätze über das große Projekt angefertigt werden. Für die Besten waren Preise ausgesetzt. Ich sagte das aus der Schule kommend meinem Vater. Er sagte, du musst keinen Preis haben, 2 Stunden später jedoch, du musst dir Mühe geben. Er stand am Herd, schlug ein Ei in die Pfanne, dann schon zögernd ein zweites und schließlich nach langem Ansehen und in der Hand halten das dritte. Das gibt ein gutes Essen, sagte er. Wir aßen und mein Vater sagte, du musst schreiben, du bist froh, dass Hitler die Autobahnen baut. Da bekommt bestimmt auch mein Vater wieder Arbeit, der so lange arbeitslos war. Das musst du schreiben. Nach dem Essen half er mir, den Aufsatz so zu schreiben. Dann ging ich spielen. 8. 13 Jahre später, wir wohnten in einer Kreisstadt in Mecklenburg, saß an unserem Tisch eine Freifrau, Witwe eines Generals, der nach dem missglückten Attentat vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler hingerichtet worden war, und bat meinen Vater, den Funktionär der neu gegründeten Sozialdemokratischen Partei, um Hilfe gegen die Bodenreform. Er versprach, ihr zu helfen. 9. 1951 ging mein Vater, um sich herauszuhalten aus dem Krieg der Klassen, über den Potsdamer Platz in Berlin in den amerikanischen Sektor. Meine Mutter hatte ihn bis Berlin begleitet. Ich war allein in der Wohnung, ich saß am Bücherschrank und las Gedichte. Draußen regnete es. Während ich las, hörte ich den Regen. Ich legte den Gedichtband weg, zog Jacke und Mantel an, schloss die Wohnung ab und ging durch den Regen zum anderen Ende der Stadt. Ich fand ein Gasthaus mit einem Tanzsaal. Ich hörte von Weitem den Lärm. Als ich in der Tür zum Tanzsaal stand, wurde eine Pause angesagt. So trat ich in die Gaststube. An einem der kleineren Tische saß eine Frau allein und trank Bier. Ich setzte mich neben sie und bestellte Schnaps. Wir tranken. Nach dem 4. Schnaps berührte ich ihre Brust und sagte, sie hätte schönes Haar. Da sie entgegenkommend lächelte, bestellte ich mehr Schnaps. Nebenan im Tanzsaal hatte die Musik wieder eingesetzt, dröhnte das Schlagzeug, plärrten die Saxophone, schrien die Geigen. Ich presste Zähne und Lippen auf den Mund der Frau. Dann zahlte ich. Als wir auf die Straße traten, hatte der Regen aufgehört. Der Mond stand weiß am Himmel und verbreitete ein kaltes Licht. Wir gingen den Weg schweigend. Auf dem Gesicht der Frau war ein starres Lächeln, als sie sich neben dem Doppelbett im Schlafzimmer meiner Eltern ohne Umstände auszog. Nach dem Beischlaf schenkte ich ihr Zigaretten oder Schokolade. Meine eher höfliche Frage, wann sieht man sich wieder, beantwortete sie mit, wenn's gewünscht wird, und verbeugte sich beinahe vor mir bzw. vor der Position, in der sie meinen Vater noch glaubte. Er fand seinen Frieden Jahre später in einer badischen Kleinstadt, Renten auszahlend an Arbeitermörder und Witwen von Arbeitermördern. 10. Ich sah ihn zuletzt auf der Isolierstation eines Krankenhauses in Charlottenburg. Ich fuhr mit der Stadtbahn bis Charlottenburg, ging vorbei an Ruinen und Baumrümpfen, eine breite Straße hinunter, wurde im Krankenhaus durch einen langen, hellen Gang geführt an die Glastür der Isolierstation. Man klingelte, hinter dem Glas erschien eine Krankenschwester, nickte stumm, als ich nach meinem Vater fragte, schritt den langen Gang hinab und verschwand in einem der letzten Zimmer. Dann kam mein Vater. Er sah klein aus in dem gestreiften Schlafanzug, der ihm zu weit war. Seine Pantoffeln schlappten auf den Steinfliesen. Wir standen zwischen uns das Glas und sahen uns an. Sein mageres Gesicht war blass. Wir mussten mit erhobener Stimme sprechen. Er rüttelte an der verschlossenen Tür und rief die Schwester. Sie kam, schüttelte den Kopf und ging. Er ließ die Arme sinken, sah durch das Glas auf mich und schwieg. Ich hörte, wie in einem der Krankenzimmer ein Kind schrie. Als ich ging, sah ich ihn hinter der Glastür stehen und winken. Im Licht, das durch das große Fenster am Ende des Ganges fiel, sah er alt aus. Der Zug fuhr schnell vorbei an Trümmern und Bauplätzen. Draußen war das eisengraue Licht des Oktobertages. Das neue Leben muss anders werden als dieses Leben, als diese Zeit. Goodbye, Johnny. Goodbye, Johnny. Und der Zug und so gewandt, lasst uns dir zum Guten dienen, Deutschland, mein nicht Vaterland. Majakowski. Majakowski, warum der bleierne Schlusspunkt? Herzweh, Wladimir, hat sich eine Dame ihm verschlossen oder einem anderen aufgetan? Nehmt mein Bajonett aus den Zähnen, Genossen, Blut geronnen zu Medaillenblech. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen. Sie hörten Angaben des Dichters Heiner Müller zur Person. Es sprach Heiner Müller. Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Deutschland Sender Kultur 1992. Bis zum Beginn der Nachrichten hören Sie Musik von FM Einheit. Tribute to Chep Mami. We'll be right back.